Der Bücherwurm von Bibliophilen und Bibliomanen. Eine Sendung von Stefan Eggert-Marzi. Erstes Kapitel. Ein Haus voller Bücher. In der Novelle Buchmändel von Stefan Zweig aus dem Jahre 1929 stellt der Erzähler eine Figur vor, die man buchstäblich als ein lebendiges Lexikon bezeichnen kann. Einen Menschen, dessen bibliografisches Gedächtnis ebenso verblüffend wie einzigartig ist. Er wusste von jedem Werk, dem gestern erschienenen wie von einem 200 Jahre alten, auf den ersten Hieb genau den Erscheinungsort, den Verfasser, den Preis, neu und antiquarisch, und erinnerte sich bei jedem Buch mit fehlloser Vision zugleich an Einband und Illustrationen und Faksimile-Beigaben. Jakob Mendel heißt der Mann, ein alter Jude, der sozusagen seine imaginäre Bibliothek und seine antiquarische Kanzlei in einem Wiener Kaffeehaus eingerichtet hat. Bücher kann er nur in geringer Anzahl an diesen öffentlichen Ort mitnehmen, doch in seinem Kopf sind sie alle bewahrt. Er sah jedes Werk, ob er es selbst in den Händen gehabt oder nur von fern in einer Auslage oder Bibliothek einmal erspäht hatte, mit der gleichen optischen Deutlichkeit, wie der schaffende Künstler sein inneres und der anderen Welt noch unsichtbares Gebilde. Jakob Mendel vergaß nie einen Titel, eine Zahl. Er kannte jede Pflanze, jedes Infusorium, jeden Stern in dem ewig schwingenden und ständig umgerüttelten Kosmos des Bücherweltalls. Stefan Zweig schildert die untergehende Welt eines Bibliomanen in der verdämmernden Monarchie. Begibt man sich heute auf die Suche nach Büchersammlern, nach Bibliophilen und Bibliomanen, aber auch nach Antiquaren und Büchergelehrten, so gerät man nicht selten in dunkle, verstaubte und muffige Bücherkabinette, in denen sich die Menschen meist schweigsam und innig vertieft aneinander vorbeidrängen, den Blick einzig und allein auf Buchrücken gerichtet. Es ist schwer, Büchersammler zu finden, die über ihre Leidenschaft auch Auskunft geben. Einer von ihnen war der unlängst verstorbene Jürgen Kuschinski, der Nestor der Wirtschaftswissenschaften in der DDR, der auch im hohen Alter noch ein streitbarer Geist und Büchersammler gewesen ist. Sein Haus, noch von Walter Ulbricht zugeteilt, hat 13 Zimmer und ist bis unter die Decken vollgestopft mit Büchern. Eine weit auch in die Vergangenheit ausufernde Bibliothek von unschätzbarem Wert. Es ist eine der schönsten bürgerlichen Bibliotheken. Es gibt adelige Bibliotheken, die viel schöner sind, weil sie viel weiter zurückgehen. Unsere Sammlung begann durch den Großvater meines Urgroßvaters, der im 18. Jahrhundert in Königsberg lebte und ein begeisterter Schüler von Kant war. Sobald Kant etwas veröffentlichte, kaufte er es. Ich habe also eine ganze Reihe Erstausgaben von Kant von ihm. Jürgen Kuschinski war im strengen Sinn kein Sammler oder Bibliophiler, denn seine Sammlung ist schlichtweg im Laufe des Jahrhunderts ins Unermessliche gewachsen. Es ist eine Ansammlung gebrauchter, geschenkter und erworbener Bücher, weniger eine ausgewählte Kollektion von Kostbarkeiten. Im Laufe der Jahre wurden diese Bücher allerdings immer wertvoller. Eine Arbeits- und Lebensbibliothek. Kuschinski legte nicht unbedingt Wert auf bestimmte Ausgaben oder auf das Aussehen der einzelnen Bände. Die Benutzbarkeit stand für ihn im Vordergrund, der Gebrauchswert. Die 13 Zimmer mit Büchern sind ein Familienmuseum mit vielen berühmten Namen und historischen Reminiszenzen. Mein Urgroßvater ist der erste von 5 Generationen, die entweder ins Exil gehen mussten aus politischen Gründen oder dort geboren sind, und der erste von 3 Generationen, die in ein preußisches bzw. deutsches Gefängnis wegen linker bürgerlicher Aktivität kamen. Er war ein begeisterter Heine-Freund und ich habe natürlich ein Dutzend Erstausgaben von Heine. Und bei Heine steht auch Cervantes Don Quixote. Eine deutsche Ausgabe vom Jahre 1838, mit einem Vorwort von Heine. Und da der Urgroßvater Heine für viel bedeutender als Cervantes hielt, steht wegen des Vorworts der Cervantes statt bei der spanischen Literatur bei Heine. Die Großmutter hat auch einen großartigen Beitrag geleistet. Im jüngsten Alter. Es gibt niemanden in der ganzen Welt, der einen so schönen Beitrag zu einer Bibliothek in einem so jungen Alter gehalten hat. Der Urgroßvater war sehr befreundet mit Victor Cousin. Er lebte ja in Frankreich im Exil. Und Victor Cousin war ein führender Philosoph in Frankreich, der auch Hegel und Schelling besucht hat und Hegel in Frankreich bekannt gemacht hat. Er teilte mit Flaubert seine Geliebte. Flaubert durfte alle 14 Tage für ein Wochenende nach Paris kommen und hatte sie dann. Und die übrigen 12 Tage hatte sie Victor Cousin. Und eines Tages, er war schon einige 60 Jahre alt, besuchte er meinen Urgroßvater. Und da kam meine Großmutter, ein vierjähriges, ganz bezaubernd aussehendes Kind, in das Zimmer der beiden Alten herein. Und Cousin betrachtete sie eine Weile. Und dann sagte er zu meinem Urgroßvater: Weißt du, der Altersunterschied ist zu groß, aber ich werde ihr meine gesammelten Werke schenken. Und so habe ich die gesammelten Werke von Victor Cousin mit einer Widmung an meine vierjährige Großmutter. Zweites Kapitel. Anfänge und Auswüchse des Sammelns. Auf der Suche nach Büchersammlern muss man sich in deren Sphären begeben. Natürlich zuerst in Antiquariate. Der Verkauf über spezielle Antiquariatskataloge oder auf Auktionen verläuft dagegen fast vollständig anonym. Im Antiquariat Goethe und Co. in Berlin-Mitte gibt der Antiquar Stefan Geißler Auskunft über seine Kundschaft. Es gibt die Leute, die ganz besondere Ausgaben suchen, exquisite Sachen, die also sozusagen eine hochwertige Sammlung zusammenstellen, was weiß ich, Erstausgaben, die natürlich gleich sehr teuer sind. Und dann gibt es Leute, wahrscheinlich zählt dann auch der Kuczynski dazu, die sich eine inhaltlich wertvolle Bibliothek zusammenstellen, wobei sie auf die einzelne Ausgabe nicht so viel Wert legen. Also ob das die erste, zweite oder fünfte Ausgabe ist, spielt dann keine Rolle. Und meine Spezialität? Erstens Biografien und Autobiografien. Also ich habe etwa 2500 Biografien und Autobiografien. Und dann die zweite Leistung, etwa 2500 englische und amerikanische Detektivromane. Übrigens hat meine Frau mir am Tag nach der Hochzeit gezeigt, dass ich einen ernsten Fehler gemacht habe, sie zu heiraten, denn sie sagte, keine Bücher im Schlafzimmer. Und dieses Haus hat 13 Zimmer mit Büchern. Als ich aus West-Berlin vertrieben wurde durch die amerikanische Besatzung und durch die Ureinwohner, gab mir Walter dieses Haus und sagte: Jürgen, du kannst drin wohnen zur Miete. Es ist für die Bücher und wenn du auch noch Platz findest, ist es mir durchaus recht. Außerhalb der Bücher wusste dieser merkwürdige Mensch nichts von der Welt. denn alle Phänomene des Daseins begannen für ihn erst wirklich zu werden, wenn sie in Lettern sich umgossen, wenn sie in einem Buch sich gesammelt und gleichsam sterilisiert hatten. Aber auch diese Bücher selbst las er nicht auf ihren Sinn, auf ihren geistigen und erzählerischen Gehalt. Der Philosophiedozent Horst Günther hat Bücher übersetzt, herausgegeben und geschrieben. Unter anderem das Bücherlesebuch, ein Wegweiser durch die Welt der Bibliotheken und Bücher. Horst Günther hat der exzessiven Leidenschaft des Sammelns zwar widerstanden, sie aber doch aus nächster Nähe erlebt. Ich denke, so der erste richtige Büchersammler, der auch litt unter dem Gewicht und der Menge, der wohnte in Heidelberg über dem Faulen Pelz und ist allen Lesern bekannt, weil Nabokov ihn in dem Roman Pnin teilweise porträtiert hat. Graues Löwenhaupt in Pantoffeln und 6 Zimmer und lange Flure, nicht nur an den Wänden, sondern auch noch im Raum mit Regalen, bis oben hin voller Bücher. Ein Arbeitsraum mit mindestens 8 Stühlen, von denen auf 7 auch hohe Bücherstapel lagen, und der dann erzählte, ja, ein Regal sei umgestürzt und glücklicherweise sei er nicht da gewesen, sonst sei er eben tödlich verunglückt durch seine Leidenschaft. Und dann gibt es natürlich noch viel schlimmere. In Frankreich gab es einen Inspektor der Bibliotheken, der geschlagen war mit seinem Namen. Er hieß nämlich Libri, und der ging mit weiten Mänteln, mit Taschen durch die Bibliotheken und war eben ein pathologischer Fall, der seine eigene Bibliothek mit, ich hoffe, Dubletten, aber vielleicht auch Raritäten öffentlicher Bibliotheken anreicherte. Und ähnliche Fälle gibt es auch unter den bis vor kurzer Zeit noch Lebenden, wo ich keine Namen nennen möchte. Büchersammler sind scheue Menschen, die über ihre Leidenschaft sehr ungerne Auskunft geben. Unter anderem auch aus der verständlichen Furcht heraus, bei einer intimen und verschrobenen Tätigkeit beobachtet und am Ende sogar beraubt oder sonst irgendwie belästigt zu werden. Nach vielen Absagen anderer Sammler waren Roland Templin, Wolfgang Rasch und Gerhard Flughöft bereit, über Freuden und Leiden der Bibliophilie Auskunft zu geben. Der Treffpunkt der drei Sammler, die sich seit Jahren regelmäßig zu einer Art bibliophilen Stammtisch treffen, ist Wolfgang Raschs häusliche Bibliothek, wo die Bücher wohlgeordnet, aber sehr zum Ärger jedes Sammlers, schon in mehreren Reihen hintereinander stehen. Roland Templin ist Biologe. Der Beginn seiner Leidenschaft kam eher zufällig. In einem Schaufenster von dem Antiquariat, die hatten ganz verschiedene Ausgabevarianten von Kafka im Schaufenster präsentiert. Das ging alles um die Verwandlung, und so im Zentrum prangte eben die Verwandlung, also erste Ausgabe Franz Kafka mit der Illustration von Ottmar Starke und drumherum spätere Ausgaben. Und da bin ich dann reingegangen und habe gefragt, also ob ich das mal in die Hand nehmen kann, und ja, und ist natürlich teuer, und ja, wie teuer, und ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie teuer, ich glaube 700 Mark, und naja, Gott, das ist ja nun fern von dieser Welt, aber ich hab's mal in der Hand gehabt und toll, und bin dann noch, wir waren da mehrere Tage, bin dann manchmal abends noch hingegangen und hab mir im Schaufenster das so angeguckt. Und ja, und das war's dann, zurückgefahren, und Weihnachten hatte mir meine Freundin, denn wir haben getrennt Weihnachten gefeiert, jeder bei seiner Familie, und hatte sie mir so ein kleines Päckchen geschenkt, und das habe ich ausgepackt, und da war eben diese Erstausgabe drin von Franz Kafka, und da dachte ich, ja, das ist nun der Endpunkt der Glückseligkeit, und das war nun eher der Startpunkt der Verschwendungssucht. Denn damit sind die Schleusen gebrochen. Also jetzt von 50 Mark ist so der Gipfel dessen, was man ausgibt. Also ich habe dieses Buch, das ist nebenbei gesagt auch ganz fantastisch. Allein der erste Satz ist schon das Geld wert. Und bloß nachdem ich das gehabt habe, habe ich mir gedacht, ach, der hat ja noch mehr geschrieben. Und da habe ich halt auch so ein paar andere Veröffentlichungen von dem gekauft. Und es war einfach schon was Selbstverständliches, ein paar hundert Mark für ein Buch auszugeben. Und das hat sich dann auf andere Bücher so ausgeweitet, diese Bereitschaft, viel Geld dafür auszugeben. Weil ich irgendwie Geld nicht so... Natürlich ist wichtig, aber irgendwie ist Geld Geld, ne? Und ein Buch ist ein Buch, ne? Also das heißt, ich werde keinen 1000-Mark-Schein weihevoll in die Hand nehmen, aber ein Buch, wobei es egal ist, ob es nun viel Geld kostet oder wenig. Wolfgang Rasch ist Germanist. Beruf und Leidenschaft vertragen sich also miteinander, denn sein hauptsächliches Forschungsgebiet, die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts, ist auch sein schier unausschöpfliches Sammelrevier. Überall, wohin ich kam, in welche Stadt auch immer, habe ich mich schon so als jüngerer Mensch für Antiquariate interessiert und mich orientiert, wo gibt es welche Antiquariate und was kann man da zusammen kaufen. Aber das ist eben so ein Sammelinteresse gewesen von vornherein, was schon auf einer bestimmten Basis ererbter Bücher gründete und wo der Ehrgeiz vorhanden war, nicht nur das literaturgeschichtliche Umfeld zu ergänzen, sondern eben auch das Wissen darum. Das heißt, ich habe die Bücher auch gelesen, die ich gekauft habe, und habe nicht völlig Unbekanntes gekauft damals. Das ist mittlerweile vollkommen anders geworden. Nicht, wenn ich heute ins Antiquariat gehe, dann suche ich eigentlich die Bücher, die ich gar nicht finden will oder die mir vollkommen unbekannt sind oder von denen ich den Eindruck habe, dass die Bücher eigentlich mich suchen. Gerhard Flughöft ist der dritte Sammler im Bunde und ebenfalls Biologe. Sein Einstieg in die Bibliophilie erfolgte schon in der frühen Jugend. Ich habe sehr früh einen Verhaltenszug bei mir festgestellt, den wir jetzt als Sammeln bezeichnen können, aber den wir noch genauer als Komplettieren bezeichnen können. Es fing bei mir eigentlich auch mit Karl-May-Ausgaben an, die ich von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ich hatte damals schon festgestellt, dass ich versuchte, diese Reihe zu komplettieren, und zwar auch möglichst der Reihenfolge nach. Ich habe also die ersten 6 Arabien-Bände erstmal bekommen und dann folgten die 3 Winnetou-Bände und dann wollte ich nicht irgendeinen haben, vielleicht Nummer 53, sondern musste Band 9 kommen. Es musste also diese Reihe irgendwie aufgefüllt werden und das war bei mir schon im Alter von 10, 12 Jahren der Fall. Drittes Kapitel: Antiquare, Auktion und das Leid des Sammlers. Eine besondere Bezugsperson im doppelten Sinne ist für den Bibliophilen der Antiquar, der die Schätze verwahrt, ankauft oder oftmals eigens für seine spezialisierten Sammler an sich nimmt und weiterleitet. Stefan Geißler von Goethe und Co. Naja, der Antiquar ist im Prinzip so eine Art Mittler. So, ja, wie man sagt, der Buchhändler, der ist der Mensch mit der größten Halbbildung. Also er versteht von allem ein bisschen, aber nie ganz tiefgründig, wobei eben er im Zusammenhang mit den Sammlern so ein Mittler ist, also der sozusagen genug davon versteht, um es einschätzen, beurteilen zu können und es dann, wenn alles gut geht, sogar dann in die richtigen Kanäle weiterzuleiten an die Sammler. In Antiquariaten ist es, wenn nicht das Geschäftliche im Vordergrund steht, solche Antiquariate, wie wir alle finden, so ein bisschen im Kommen sind, also die nur nach, also Buch als Wert, mit dem man ein Geschäft machen kann, dann ist man da. Es sind zum Teil skurrile Leute, die skurrile Sammelgebiete oder Interessengebiete haben. Und mehr stöbern. Und die Leute, die jetzt ganz gezielt versuchen, die findet man eben auf Auktionen. Das ist nun aber auch wieder ein Publikum ganz seltsamer Art, weil da findet man Leute, die bereitwillig und fast gelangweilt Geld ausgeben für Bücher, weil sie einen Etat haben und für irgendwelche Institutionen Ankäufe machen können. Da fühlt man sich als Sammler so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie so ein Frischling oder so, also irgendwie so ein bisschen deplatziert. Der Philosoph Walter Benjamin, seinerzeit selbst ein leidenschaftlicher Sammler von Kinderbüchern, beschreibt indes die Wichtigkeit und die Atmosphäre von Auktionen. Wer auf eine Auktion eingreifen will, der muss sein Augenmerk zu gleichen Teilen auf das Buch und auf die Konkurrenten richten und außerdem noch kühlen Kopf genug behalten, um nicht, wie es doch alltäglich geschieht, sich in den Konkurrenzkampf zu verbeißen und so zuletzt an einer Stelle, an welcher er mehr mitbot, um seinen Mann zu stehen, als um das Buch sich zu erwerben, mit einem hohen Ankaufpreis hängen zu bleiben. Dafür zählt aber zu den schönsten Augenblicken des Sammlers der Augenblick, wo er einem Buch, an das er vielleicht nie im Leben einen Gedanken, geschweige denn einen Wunsch gewendet hat, beisprang, weil es so preisgegeben und verlassen auf dem offenen Markt stand und es, wie in den Märchen aus Tausend und einer Nacht, der Prinz eine schöne Sklavin kaufte, um ihm die Freiheit zu geben. Für einen Büchersammler ist nämlich die wahre Freiheit aller Bücher irgendwo auf seinen Regalen. Wie man in der Wohnung von Wolfgang Rasch drangvoll erfährt, stößt jeder Sammler irgendwann an die Grenzen seiner räumlichen Kapazitäten. Der italienische Schriftsteller Giorgio Manganelli hatte in seiner Wohnung zwischen den Bücherstapeln nur ganz schmale Pfade gelassen. Ähnliches ist von Sammlern zu hören, die es längst aufgegeben haben, etwa die Küche oder das Bad von Büchern freizuhalten, was ihnen aber nur deshalb leid zu tun scheint, weil durch die Feuchtigkeit oder durch Essensdämpfe die Bücher Schaden nehmen könnten. Solche Sammler lassen einen Fremden oder selbst Bekannte am liebsten gar nicht in ihre Wohnung. Vielleicht hat ein Sammler sogar einmal sein Sammelgebiet erschöpfend zusammengetragen und muss nun überlegen, welchen Bereich er fortan auskundschaftet oder ob er sich einmal von einigen Büchern trennt. Man muss sich von Büchern trennen, aber ich muss sagen, dass ich unheimliche Schwierigkeiten habe, mich von Büchern zu trennen, auch von Taschenbüchern, die wirklich bei mir vielleicht noch nicht mal in zweiter, sondern in dritter Reihe oder im Keller sind, weil es mir persönlich sehr schwer fällt, Bücher, auch billige Taschenbuchausgaben wegzuwerfen, zum Beispiel in den Müllcontainer zu werfen. Das kostet mich eine große Überwindung. Also ich habe schon Bücher teilweise dann verschenkt, ja, einfach aus Platzgründen. Aber es fällt mir sehr schwer, mich auch von billigen Ausgaben zu trennen. Dadurch ist es natürlich doch schon eine ganze Menge, die sich da angesammelt hat. Und das kann natürlich zu Konfrontationen auch im privaten Bereich führen. Ich denke, wir haben alle unsere Schwierigkeiten mal mit unseren Freundinnen oder Frauen gehabt. Und wir haben alle schon mal heimlich Bücherschätze, die wir ergattert haben, heimlich in die Wohnung geschafft, sodass die Freundin oder Frau das möglichst nicht so bemerkt, dass wir schon wieder mit zwei Plastiktüten oder einer Kiste voll Büchern ankommen. Das mag allerdings auch damit zusammenhängen, dass, denke ich, dass auch einen geschlechtsspezifischen Unterschied gibt zwischen Frauen und Männern. Ich weiß es nicht, ich bin kein Psychologe. Es mag auch falsch sein. Ich kenne auch ein paar Frauen, die, ohne das jetzt abwerten zu wollen, überhaupt nicht, die vielleicht jetzt Steiftiere sammeln oder Puppen oder sowas. Das gibt es auch. Aber ich denke, dieses ausgeprägte Sammlerverhalten, dieses etwas fanatische Sammlerverhalten, das ist mir nur mehr bei Männern aufgefallen, sage ich es mal. Eine weibliche Büchersammlerin ist bei den Recherchen in der Tat nie aufgetaucht. Man denke an die Haushälterin in Elias Canettis Roman »Die Blendung«, wo der langsam irrsinnig werdende Büchersammler Keen sie insgeheim verdächtigt, Bücher unter ihren monumental weiten Röcken gleichsam zu verschlingen. Das Ende dieses Romans, der Brand der Bibliothek Keens, ist der Albtraum eines jeden Bibliophilen. Weibliche Zuwendung in Form von Abstauben, Ordnen oder gar Reduzieren der Bücher sind dem Sammler ein Gräuel. Der Religionsphilosoph Klaus Heinrich hat offenbar ein normales Verhältnis zu Büchern, denn er kaufte sich eigens einen Handstaubsauger, um die Bücher vom Staub zu befreien. Und seine Schüler stellen sich gerne vor, wie er dabei die vielen Notizzettelchen zwischen den Seiten versehentlich mit wegsaugte. Der Schriftsteller Jurek Becker war sicherlich kein Büchersammler, denn er plädierte einmal dafür, dass man jedes Buch nach der Lektüre wieder weggebe, denn es hätte seinen Zweck ja erfüllt. Gerhard Flughöft sammelte eine Zeit lang die Bücher von Arno Schmidt und besitzt sie in den unterschiedlichsten Ausgaben. Für den Außenstehenden ist es zuweilen schwer verständlich, warum man ein und denselben Text in verschiedener Gestalt besitzen muss. Es kann auch zwischen Partnern unterschiedliche Einschätzungen von Büchern geben. Ich weiß mal, dass es bei mir eine Konfrontation gab mit meiner Freundin. Die lag mal in der Badewanne, las ein Buch von Arno Schmidt, den ich mal ziemlich intensiv gesammelt habe. Es war eine Erstausgabe aus dem Leben eines Fauns. Und sie las den in der Wanne. Ich kam entsetzt rein, sah, dass es die Erstausgabe ist, obwohl ich da bestimmt auch noch drei Taschenbuchausgaben von habe. Hab gesagt, was, dieses Buch vor sich, die Wasserflecken und... Sie hat also entrüstet das Buch zur Seite geworfen und nie wieder einen Satz von diesem Autor gelesen. Also es gibt vielleicht Leute im Extremfall, wo eine Beziehung durch Bücher zu Bruch gegangen sein kann. Das will ich nicht ausschließen. Der amerikanische Psychoanalytiker Werner Münsterberger beschreibt in seinem Buch Sammeln eine unbändige Leidenschaft, die Manie des Sammelns als Kompensation eines in der Kindheit wiederholt erfahrenen Verlustes. Wenn also die Mutter fortgeht, greift das Kind nach dem Teddy und nach noch einem Stofftier und so weiter. Mag man dieser Begründung für die Sammelleidenschaft auch nicht unbedingt folgen, so berichtet doch Münsterberger von einem Sammler, dessen Leidenschaft das übliche Maß weit überschritten hat. Als Sir Thomas Phillips 1872 starb, hinterließ er die vermutlich größte und wichtigste Sammlung von Büchern und Handschriften, die je von einem einzelnen Menschen zusammengetragen worden ist. Die Sammlung war derart groß und bedeutend, dass das Versteigerungshaus Sotheby's in London und New York bis heute, mehr als einem Jahrhundert nach seinem Tod, über 60 Auktionen der berühmten Sammlung von Sir Thomas Phillips mit einem Erlös von Abermillionen Dollar veranstaltet hat. Sir Thomas Phillips' irrsinniger Eifer, mit dem er seine Familie und sich ruinierte und unter lebensunwürdige Bedingungen zwang, war ebenso einfach wie gigantisch, wie er einem Sammlerkollegen, Freunde besaß er nicht, mitteilte. Ich kaufe gedruckte Bücher, weil ich ein Exemplar von jedem Buch auf der Welt haben möchte. Viertes Kapitel. Schwierigkeiten beim Erwerb von Büchern. Auch der Ostberliner Schriftsteller Detlef Opitz, der seinerzeit in der DDR Veröffentlichungsverbot hatte und lange Zeit sogar von vermeintlich guten Freunden für die Organe der Staatssicherheit ausspioniert wurde, ist ein Büchersammler mit ganz speziellen Interessen, unter anderem auch für die Bücher von Arno Schmidt, der ja auch in Westdeutschland durch seine äußerst unkonventionelle Schreibweise und Themenwahl einzigartig und oft unverstanden abseits des literarischen Milieus sein Dasein fristete. Interessenten besonders avancierter Literaturformen, wie Arno Schmidt sie pflegte, stießen im Leseland DDR auf Beschränkungen, Verbote und Misstrauen. Ja, es war so schon schwierig im Osten, die Bücher zu bekommen, die man gerne haben wollte. Andererseits war es natürlich auch so, dass man diese Bücher haben wollte, die man nicht bekommen konnte. Ich hatte irgendwie so als 17-, 18-, 19-jähriger Mann, bin ich auf Arno Schmidt gestoßen und den gab es damals überhaupt nicht in der DDR im Osten. Und ich habe damals irgendwelche Bekannten aus Freiburg gehabt, die ich irgendwie beim Zelten mal kennengelernt habe oder was Und die sollten mir Arno Schmidt schicken. Und dafür habe ich dann versprochen, ihnen andere Bücher zu schicken, die es hier gab. Irgendwelche Lehrbücher waren das. Und das endete damit, dass sie das geschickt haben und der Zoll es beschlagnahmt hat. Weil Arno Schmidt, sie wussten nicht, wer Arno Schmidt ist, ja, aber sie haben irgendwie angenommen, dass das etwas ganz Schlimmes ist. Und es wäre ja gar nicht ein Problem gewesen, Arno Schmidt in der DDR zu drucken. Das ist etwas, was ich ja nie verstanden habe, warum Arno Schmidt nicht in der DDR geht. Später gab es in der DDR übrigens dann doch eine schmale Arno-Schmidt-Ausgabe. Es gibt wenige Schriftsteller, die auf ebenso angenehme wie kluge Weise über Bücher berichten konnten wie Arno Schmidt. Arno Schmidt stellte jeweils die Schicksale der meist vergessenen oder verkannten Autoren in den Vordergrund seiner berühmten Funk-Essays. Dass Arno Schmidt bei aller Kennerschaft immer den Nutzen der Bücher hervorhob, zeigt die Beschreibung seines Arbeitsplatzes, an dem er sich vornehmlich mit Wörterbüchern und Lexika umgeben hatte. Arno Schmidts Sammelleidenschaft war von vornherein durch seine ständige Geldnot beschränkt. Vom Schreiben und vom Lesen oder eben dem Nichtlesen von Büchern bei Sammlern wird noch zu reden sein. Das Wesen des Sammelns ist auch dadurch bestimmt, dass der Bibliophile oft nach Büchern sucht, die es ohnehin nur selten gibt. Eine leicht erwerbbare Neuerscheinung interessiert ihn nicht. Für den schrieb Walter Benjamin, ist der Erwerb eines alten Buches dessen Wiedergeburt. Und, so Benjamin in seiner kurzen Rede über das Sammeln, die rühmlichste Art des Büchererwerbs ist die, selbst zu schreiben. Manche von Ihnen werden an dieser Stelle vergnügt der großen Bücherei gedenken, die Jean Pauls armes Schulmeisterlein Wutz mit der Zeit sich auf die Art zulegte, dass es alle Werke, von denen die Titel in den Messkatalogen es interessierten, weil es sie ja nicht kaufen konnte, sich selber schrieb. Ja, und dann habe ich eine Zeit lang in den Zeitungen inseriert und habe bestimmte Sachen, meistens so antiquarische Sachen, haben wollen. Und unter anderem habe ich auch die Sophien-Ausgabe, diese 143 Bände Goethe, haben wollen. Ich wollte aber die richtige Sophien-Ausgabe, ja, muss man wissen, es gibt nämlich zwei. Und dann kriegte ich ein Schreiben, habe ich in einer überregionalen Zeitung, in der Wochenpost hieß die, inseriert und kriegte aus Erfurt eine Karte, dass jemand mir die Sophien-Ausgabe verkaufen wolle. Muss man wissen, ich wusste von zwei Menschen, so, die Sophien-Ausgabe besitzen. Der eine war Walter Ulbricht und der andere war Stalin, weil Ulbricht Stalin sie mal geschenkt habe, sagt man ja so. Dann fuhr ich nach Erfurt und das war ein Pelzhändler. Muss man sich so vorstellen, in der DDR gibt es in Erfurt einen Pelzhändler und der besitzt die Sophien-Ausgabe, damit aber nicht genug. Die Sophien-Ausgabe wurde 1975 in Tokio als Reprint, als fotomechanische Ausgabe neu gemacht. Und die unterscheidet sich von der Original-Sophien-Ausgabe darin, dass die 143 Bände durchnummeriert sind. Und dann gab es also jemand 1985, gab es also jemanden, Pelzhändler in Erfurt, der verkaufte mir diese japanische Sophien-Ausgabe. Und ich würde heute unbedingt noch wissen wollen, wie jemand in Erfurt, in der DDR, an eine Sophien-Ausgabe kostet, die wahrscheinlich 5.000, 6.000 Mark im Westen kostet und in einer äußerst geringen Auflage gemacht worden ist. Vergegenwärtigt man sich noch einmal die Nischenwirtschaft in der DDR, dann kann man annehmen, dass das obligatorische Belegexemplar des Druckers gegen einen Pelzmantel getauscht worden ist. Aus der Not wurde da nicht nur eine Tugend, sondern zuweilen auch ein kleines Geschäft gemacht. Und ich habe dann auch andere Sachen inseriert. Ich habe so Erstausgaben gesammelt, hatte da für mich selbst so ein Spezialgebiet. Das war Stefan George, Hoffmannsthal und solche Sachen. Und habe wirklich richtig Erstausgaben gesammelt. Das war ein Tick, das war ein Spleen, den ich hatte und noch immer habe. Und habe aber, da ich in allen möglichen Zeitungen inseriert habe, natürlich ein riesengroßes Angebot auch gehabt an allen möglichen Erstausgaben, an bibliophilen Geschichten, die da irgendwo so existieren. Und ich habe da eine Zeit lang zumindest davon auch gelebt, dass ich diese Sachen im Osten aufgekauft habe, auch in Antiquariaten gekauft habe, wo das noch relativ billig war. Man konnte richtig gute Erstausgaben von Hoffmannsthal für 40, 50, 60 Ostmark haben. Ja, so. Thank you. Fünftes Kapitel. Manie und Leidenschaft. Doch was macht den Unterschied aus, ob jemand Teddybären, Briefmarken, Puppen oder eben Bücher sammelt? Betrachtet man Stefan Zweigs Buchmändel beim Umgang mit wertlosen Büchern auf der einen, exklusiven, bibliophilen Raritäten auf der anderen Seite, bekommt man durchaus eine Ahnung von der Liebe und der Leidenschaft zum Buch. Während er sonst, wenn man ihm ein minderes Buch vorlegte, den Deckel verächtlich zuklappte und nur murrte, 2 Kronen, rückte er sich vor irgendeiner Rarität oder einem Unikum respektvoll zurück, legte ein Papierblatt unter und man sah, dass er sich auf einmal seiner schmutzigen, tintigen, schwarznägeligen Finger schämte. Dann begann er zärtlich, vorsichtig, mit einer ungeheuren Hochachtung das Rarum anzublättern, Seite für Seite. Niemand konnte ihn in einer solchen Sekunde stören, so wenig wie einen wirklich Gläubigen im Gebet. Und tatsächlich hatte dies Anschauen, Berühren, Beriechen und Abwägen, hatte jede dieser Einzelhandlungen etwas von dem Zeremoniell, von der kultisch geregelten Aufeinanderfolge eines religiösen Aktes. Es ist sehr schwer, darüber zu reden. Es gibt eine Art von Veranlagung. Ja? Was macht mich so anfällig? Warum habe ich mich so bemüht, auch die verrücktesten Bücher mir zu besorgen? Es gibt, glaube ich, eine Art Sinnlichkeit, die Bücher ausstrahlen. Ja? Ich habe beispielsweise irgendwie eine uralte Reformationsschrift aus Halle. Die ist dort zum 300. Jahrestag der Einführung der Reformation, das ist 1841 gewesen, eine Festschrift, eine Jubelschrift. Ja? Und ich habe die jetzt hier so vor mir liegen und ich frage mich, was ist es, was mich an diesem Buch fasziniert? Ja? Und ich habe das gelesen und ich erfahre nicht so sehr viel da drin. Ja? Das ist also wirklich Zeug, ein paar Lokalgeschichten, die man sonst nicht mehr erfährt und so. Aber es gibt noch ein anderes. Es gibt irgendwie, ich weiß nicht genau, ob ich mich verständlich machen kann, es gibt eine Manie, es gibt irgendwo fast schon eine Krankheit, über Bücher zu streichen zum Beispiel. Ja? Wenn ich diese alten Bücher mit Bleisätzen umessen, wo die Typen noch durchdrücken, so da drüber zu fassen. Ich sehe dieses Buch mit diesen braunen Flecken schon ein bisschen zerfressen auch und eine ganz merkwürdige Art, es zu drucken. Dann diese wunderschöne Schrift, ja? Das fasziniert mich. Ich kann es nicht so genau erklären. Es erreicht mich direkt. Der krumme Rücken schob sich hin und her. Dabei knurrte und murrte er, kratzte sich im Haar, stieß merkwürdige vokalische Laute aus, ein gedehntes, fast erschrockenes Ah und Oh hingerissener Bewunderung und dann wieder ein rapid erschrecktes Oi oder Oi weh, wenn eine Seite sich als fehlend oder ein Blatt vom Holzwurm zerfressen erwies. Schließlich wog er die Schwarte respektvoll auf der Hand, beschnüffelte und beroch das ungefüge Quadrat mit halbgeschlossenen Augen. Nicht minder ergriffen als ein sentimentalisches Mädchen eine Tuberose. Wie erkläre ich Ihnen das? Die will ich haben. Die muss ich haben, ja? Die sehe ich irgendwo. Es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt darüber nachdenke, dass ich in 3 Wochen in ein Antiquariat gehe und das Buch haben will. Ich sehe es aber liegen. Ich bin infiziert, ich bin sozusagen angemacht. Und dann sehe ich, das kostet 70 Mark, 90 Mark, 130. Und dann denke ich, kriege ich das hin? Muss ich das haben? Ja? Wie kriege ich es hin, dass ich das haben kann? Und irgendwie findet sich dann ein Weg. Und dann ist es so, ich besitze ein Lieblingsbuch. Ich besitze ein ganz winziges, kleines Lieblingsbuch. Und das ist von Klabund, die Geicher Aussehen. Ja? Das stimmt alles zusammen. Es ist ein ganz winziges Ding, schon ziemlich vergilbt, schon ziemlich gelb. Eine wunderbare Aufmachung mit einer riesengroßen Liebeswidmung vorne drin. Für eine Luise von einem Fritz, ja, so von 1922. Das sind so Gedichte drin, das geht dann los. Ach, ich arme kleine Geisha, 1000 Männer muss ich lieben und nur einer ist geblieben mir im Herzen. Ja, so. Und dann lese ich das und das ist wie Rauschgift. Ja, dann verbindet sich die Manie, Bücher zu sammeln und bestimmte Bücher zu sammeln, auch Erstausgaben zu sammeln, mit der Schönheit des Inhalts. Ein kostbares Buch in der Hand haben zu dürfen, bedeutete für Mendel, was für einen anderen, Begegnung mit einer Frau. Diese Augenblicke waren seine platonischen Liebesnächte. Was bei Detlef Opitz Liebhaberei und Kennerschaft ist, und er gehört ja auch zu den wenigen schreibenden Sammlern, wuchs sich bei Jakob Mendel und anderen zur Perfektion und zur Bibliomanie aus. In einer kurzen Erzählung von Gustave Flaubert mit genau diesem Titel, Bibliomanie, wird wegen eines Buches sogar ein Mord begangen, wie Horst Günther berichtet. Das ist nun wirklich der pathologische Fall, der auch als Bibliomanie in den alten Enzyklopädien von Diderot und anderen behandelt wird. Das ist wie jede andere verrückte Leidenschaft oder Eifersucht bis zum Verbrechen oder erfüllt sich eben dann erst natürlich für den Autor und in diese Rubrik Fait divers, Unfälle und Verbrechen, muss es natürlich dann mit einem Mord am doppelt gespitzten Bleistift oder wie auch immer enden. Das heißt, es gibt einfach eine absurde Leidenschaft und natürlich gibt es auch Bücher, die wirklich nur einmal auf der Welt da sind und für die man nun entweder seine Seligkeit, sofern man sie hat und für verfügbar hält, ins Spiel bringt oder eben alle Machinationen in Gang setzt, um sich in diesen Besitz. Aber das ist dieses Haben, diese Jagdleidenschaft, die eben ganz wenig mit dem Benutzen, mit dem produktiven Weiterarbeiten, also erstmal das Lesen, das Verstehen, das Leben in einer Welt, wie sie eben durch Bücher anders als durch andere Kunstwerke oder Medien erschlossen wird und dann natürlich, das machen ja nur wenige von den Büchersammlern, es gibt eine Höflichkeit des Bücherliebhabers, die sich so völlig im Lesen ausgibt, dass man auf das Schreiben lieber verzichtet und andere merken, dass man eigentlich irgendwann doch auch mit diesem Lesen es immer wieder Sättigungspunkte gibt und man eigentlich nur ein Stück weiterkommt und auch ein höheres Glück auch als das Haben von Büchern genießt, wenn man selber schreibt. Sechstes Kapitel. Objekte, die nicht widersprechen. An Büchern, mehr noch an Bibliotheken, hängen Lebens-, Familien- und Generationengeschichten. Walter Benjamin rekonstruiert sogar seine Lebensgeschichte beim Auspacken seiner Bibliothek. Und deutlich ist zu spüren, dass hier jemand mit seiner Bibliothek gewachsen und gewandert ist. Nicht also nur willkürlich Schätze gehortet hat. Was drängt nicht alles an Erinnerung herbei, hat man sich einmal in das Kistengebirge begeben, um die Bücher im Tag- oder besser im Nachtbau aus ihm herauszuholen. Nichts könnte die Faszination dieses Auspackens deutlicher machen, als wie schwer es ist, damit aufzuhören. Andere Gedanken erfüllen mich. Nicht Gedanken, Bilder, Erinnerungen. Erinnerungen an die Städte, in denen ich so vieles gefunden habe. Riga, Neapel, München, Danzig, Moskau, Florenz, Basel, Paris. Erinnerungen an die Stuben, wo diese Bücher gestanden haben. Meine Studentenbude in München, mein Berner Zimmer. An die Einsamkeit von Istelwald am Brienzer See. Und schließlich mein Knabenzimmer, aus dem nur noch 4 oder 5 der mehreren tausend Bände, die sich um mich zu türmen beginnen, stammen. Glück des Sammlers, Glück des Privatmanns. Doch nicht selten trifft man auf Sammler, die in Kriegszeiten ganze Bibliotheken verloren haben oder gar in wirtschaftlichen Bedrängnissen veräußern mussten. Betrachtet man also das Sammeln mit Werner Münsterberger als Kompensation eines Verlustes, als eine ständig zu wiederholende Ersatzhandlung ohne Ende, ahnt man, wie katastrophal der Verlust einer Büchersammlung wirken muss. Ich habe beide Seiten kennengelernt. Ich habe sowohl die Seite des Anhäufens von bibliophilen Raritäten, das Ausleben dieser Manie, dieses Ticks, habe ich erlebt und habe es genossen in vollen Zügen, soweit ich konnte. Ich habe aber auch noch was anderes gemacht. Ich habe auch in Notsituationen zu DDR-Zeiten und nach der Wende, ich habe auch es fertiggebracht, ganze, fast komplette Bibliotheken zu verkaufen, um zu überleben. Und das ist etwas, worüber sich sehr schwer spricht, weil das ist ein Schmerz. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl gehabt, ich will nicht auf Tränendrüsen drücken, ja? So, ich will jetzt nicht irgendwie Mitleid erregen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Es war schon manchmal so, als wenn man ein Kind verliert, ja? Ich wusste nicht, wovon ich leben sollte, ich wusste nicht, wovon ich Miete bezahlen sollte. Und habe wirklich reihenweise Bücher an irgendwelche Arschlöcher verkauft und musste sie verkaufen, damit ich irgendwie das bisschen Geld bekomme, was man habe. Und das tut weh, ja? Das ist ein Schock. Und es gibt relativ wenige Bücher, die ich, sagen wir mal, seit 20 Jahren besitze, die sozusagen diese Räubereien, dieses Leerräumen, um überleben zu können, überlebt haben. Ja? Es gab immer auch eine Leidensgeschichte mit dem Besitz von Büchern. Die Frage drängt sich natürlich auf, ob oder wie viel von diesen angesammelten Büchern gelesen wird. Doch man merkt sehr schnell, dass diese Frage falsch gestellt ist. Es ist ja auch idiotisch anzunehmen, oder davon auszugehen, das ist so ein vielleicht ein protestantisches Ethos, davon auszugehen, dass man die Bücher, die man kauft, die man sich besorgt, auch alle liest. Das ist völlig unsinnig. Also ich kann keine 143 Bände Goethe lesen, ich kann auch kein Lexikon auslesen, ich kann auch kein Grimms Wörterbuch auslesen. Ich kann nicht mal einzelne Schriften, nicht mal Belletristik in jedem Fall, wie ich es kaufe, wie ich es mir besorge, lese. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Es gibt einen Unterschied, da ist wirklich der Sammler gefragt, wenn man Sammler so definiert, wie ich es tue. Ja? So, es gibt ja zwei Arten von Sammler. Die einen, die Bücher unbedingt haben muss, egal was für welche, egal in welchen Ausgaben. Und Sammler wie ich, der ich schon bestimmte Sachen bevorzuge. Aber das Lesen dieser Bücher ist wirklich eine sekundäre Frage. Das muss man eingestehen und das muss man so deutlich sagen, denke ich. Walter Benjamin hatte eine Anekdote parat für den Fall, dass man ihn danach fragen würde, was er denn von seiner Sammlung gelesen habe. Und das, werden Sie fragen, wäre eine Eigenart des Sammlers, Bücher nicht zu lesen? Das wäre ja das Neueste. Nein, Sachkundige werden Ihnen bestätigen, dass es das Älteste ist. Und ich nenne hier nur die Antwort, die Anatole France für den Banausen in Bereitschaft hatte, der seine Bibliothek bewunderte, um so dann bei der obligaten Frage zu enden. Und das haben Sie alles gelesen, Herr France? Nicht ein Zehntel. Oder speisen Sie täglich von Ihrem Self-Reservice? Doch bei einigen Sammlern ist durchaus ein innerer Zwang festzustellen, der sie zum oft unverständlichen Anhäufen von Objekten, scheinbar um ihrer selbst willen, treibt. Werner Münsterberger beschreibt es als einen Hunger nach Neuanschaffung, ein fortwährendes Suchen nach Ersatz für Entbehrung, Verlust oder Verletzung, das besonders auch dann in Erscheinung tritt, wenn die Jagd nach den Objekten vergeblich war und die Aufregung und Spannung sich in Niedergeschlagenheit umkehren, in Frustration und sogar in Depression. Natürlich tragen die Objekte einer Sammlung aus analytischer Sicht auch zu einem Identitätsgefühl bei. Nicht selten erkennt man beim Sammler einen gewissen Stolz, der zuweilen als ein Überlegenheitsgefühl spürbar wird. Die Objekte haben für den Sammler, einfach gesagt, eine ganz andere Bedeutung als für den Nichtsammler. Der Sammler hat natürlich nochmal andere Leidenschaften. Der eine lässt gar nichts wieder aus den Fingern, aber es verstaubt vielleicht bei ihm. Und es ist natürlich ein Erreichen wollen mit Objekten, die nicht widersprechen. Das macht dieses Problem, dass das manchmal, keineswegs immer, Menschen sind, die ihre sei es Kontaktschwierigkeiten, ihre Verstörtheit durch die Umwelt oder dass sie eben nicht die Menschen finden, mit denen sie umgehen. Die sind immer laut und passen nicht zueinander, während Bücher eben doch den Vorzug haben, dann schweigend zu sein und zu warten, bis man sie öffnet. Aber ich weiß nicht, ob man in der Physiognomie des Sammlers nun sozusagen den positiven, wo es eine schöne Leidenschaft ist, die vielleicht auch zur eigenen Produktivität führt, und den Fetischisten, der also ich lieg und besitze auf seinem Goldschatz sitzt und allenfalls da drin wühlt, ob man die unterscheiden kann, weil natürlich in so einer Leidenschaft, das ineinander übergeht, aber gewiss sind es Objekte, in denen ganze geistige Welten verborgen sind, die auch Ersatzfunktion haben für Menschen, die man nicht bekommt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, richtige Büchersammler sind eher etwas introvertiert und sind eigentlich selbst alleine mit den Büchern am zufriedensten. Also mir geht es jedenfalls so, ich stehe unheimlich gerne und zwar alleine vor meiner Bücherwand, nehme dieses, nehme jenes Buch raus, blätter drin herum, erinnere mich daran, wie ich es gekauft habe, lese etwas. Also das verschafft mir viel mehr Genuss, als das irgendwelchen Leuten vorzuführen. Das spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Ich denke, dass der richtige Büchersammler mit seinen Büchern selbst sehr zufrieden ist, vielleicht dadurch auch etwas reduziert ist gegenüber der Außenwelt. Das mag durchaus der Fall sein. Er ist so ein bisschen in so einer geschlossenen Welt. Ich und meine Bücher. Und da haben nicht unbedingt andere Leute, noch nicht mal vielleicht der Partner, Zugang. Was macht aber nun den Reiz der Bücher als Sammelobjekt aus? Ein Bild ist ja wirklich nur einmal da, während das gedruckte Buch und auch das mehrfach abgeschriebene wie vor dem Buchdruck ja doch in aller Regel in verschiedenen Exemplaren da ist, sodass man es nicht mit diesem Unikat, mit der Aura, mit der eben grässlichen Zerstörbarkeit dieses einzigartigen Objektes zu tun hat, sondern Bücher sind doch reproduziert, zunächst handwerklich und dann mit großen Unterschieden, mit Abschreibefehlern. Und auch das gedruckte Buch hat natürlich individuelle Charaktere, nicht nur durch Randbemerkungen und so etwas, wenn man in einer privat gewesenen Bibliothek, wie in der Warburg-Bibliothek, nicht, dann gibt es zum großen Erstaunen der deutschen Wissenschaftler, die dort arbeiten und die diese Diskretion nicht kennen, sagen, um Gottes Willen, wie kann man denn Studenten da ranlassen? Ja, wen denn sonst, wenn nicht Studenten? Siebtes Kapitel. Das Verschwinden des Sammlers. Werner Münsterberger zitiert in seinem Buch über das Sammeln auch den Bericht des für Handschriften zuständigen Abteilungsleiters des Britischen Museums, Sir Frederick Madden, anlässlich eines Besuches im Hause des Bibliomanen Sir Thomas Phillips. Das Haus sieht jedes Mal, wenn ich es besuche, heruntergekommener und verfallener aus. Und inzwischen gibt es keinen einzigen Raum mehr, der nicht mit großen Kästen voller Manuskripte vollgestopft ist. Die Verhältnisse sind wirklich unvorstellbar. Jeder Raum ist mit Massen von Papieren, Manuskripten, Büchern, Privilegienbriefen, Verpackungen und anderen Sachen angefüllt, die einem in Haufen vor den Füßen herumliegen, sich auf Tischen, Betten, Stühlen, Leitern etc. türmen, und in jedem Raum sind Stapel von riesigen Kästen bis zur Decke, die die wertvolleren Bände enthalten. Man wird ganz krank davon. Ich fragte ihn, weshalb er nicht die Papier- und sonstigen Stöße vom Fußboden wegräume, damit ein Gehweg freigehalten werden könne. Aber er lachte nur und sagte, ich sei nicht daran gewöhnt wie er. Die Fenster des Hauses werden nie geöffnet und die dicht eingeschlossene Luft und der Geruch von Papier und Handschriften sind fast unerträglich. Gibt es solche Sammler heute noch? Wahrscheinlich nicht, bedenkt man allein die Preise von Erstausgaben von Kafka oder Thomas Mann. Der Buchmendel von Stefan Zweig allerdings ist den Bibliophilen von heute ein Begriff. An eine ähnliche Figur können sie sich gut erinnern. Ja, Antiquar, Fechner Straße, kleiner Laden, unordentlich, schmutzig, das Ganze. In dem Kasten draußen standen ja Kriminalromane, also Groschenhefte. Drin im Laden Bücher, die man noch nicht mal aus der Grappelkiste zieht, neben Bänden, die man schon lange sucht. Weltbühnenexemplare liegen, ja, ist alles staubig gewesen auf dem Boden rum. Der Antiquar selber, immer mit so einem langen Mantel, den er anhatte, sehr, sehr wacher Geist, würde ich sagen, hat, das war mein Eindruck, in erster Linie seine Kunden beschimpft, wurde von guten Freunden, also Leuten, die dauernd in dem Laden waren, selber ständig beschimpft. Seine besondere Vorliebe waren, glaube ich, junge Damen, die ganz ehrfürchtig zu ihm kamen. Er war Jude und fügte das auch so in dem Gespräch ein, die denn noch respektvoller waren. Ein alter Mann, der einiges erlebt hatte während der Nazizeit, ich glaube nach Russland emigriert hat. Und sie waren ganz ehrfürchtig und darf ich auch das mal? Und die hat er dann immer ziemlich provoziert und fast aus dem Laden rausgetrieben. Er hat an sich jeden versucht, aus dem Laden rauszutreiben. Und wer denn da geblieben ist, hat er denn, nachdem er jeden Kaufwunsch abgeschlagen hat, kannst du sowieso nicht bezahlen, hat er denn diese Bücher, die man sowieso nicht bezahlen konnte, einfach so in die Ecke oder in den Karton geschmissen. Und irgendwann, wenn man Wochen später da mal wieder hinging, sah man dann auch irgendwelche Abfälle über diesen Büchern. Und aber wer geblieben ist, ja, hat zum Schluss dann damit überrascht, ja, dieses Buch, das schenke ich dir. Und hat dann zum Beispiel eben auch noch eine Widmung reingeschrieben oder ein Rätsel oder ja, irgendwas zu diesem Buch Passendes. Er stöberte Lager durch, schleppte mit einem alten kaiserbärtigen Dienstmann allwöchentlich neue Beute in sein Hauptquartier und von dort wieder weg. Studenten verkauften ihm ihre Lehrbücher, durch seine Hände wanderten sie vom älteren Jahrgang zum jeweils jüngeren. Außerdem vermittelte und besorgte er jedes gesuchte Werk mit geringem Zuschlag. Bei ihm war guter Rat billig. Aber das Geld hatte keinen Raum innerhalb seiner Welt. Denn nie hatte man ihn anders gesehen als im gleichen abgeschabten Rock. Früh, nachmittags und abends seine Milch und zwei Brote. Er rauchte nicht, er spielte nicht, ja man darf sagen, er lebte nicht. Nur die beiden Augen lebten hinter der Brille und fütterten jenes rätselhafte Wesen Gehirn, unablässig mit Worten, Titeln und Namen. Ich denke, er war dann für heutige Zeiten untypischer Antiquar, weil diese skurrilen Antiquare, die es früher noch reichhaltiger gab, die gibt es kaum noch. Also das ist teilweise recht uninteressant geworden, in Antiquariate zu gehen, wenn man diese verstaubte, etwas skurrile Atmosphäre liebt. Heutzutage haben sich viele Antiquariate breit gemacht, die ja das rein geschäftsmäßig sehen und wo man nicht mehr dieses Erlebnis hat, wenn man hingeht, jetzt mal abgesehen von dem Buch, was ich da vielleicht finden kann, auch dieses ganze Drumherum. Diese Leute, die so kompetent sind, gezielt zu sagen, ich kann ihnen das liefern oder ich kann ihnen sagen, wo das oder jenes zu finden ist, die sind wirklich sehr, sehr rar geworden. Der Abtransport der Sammlung von Sir Thomas Phillips glich am Ende einer wahrhaft gespenstischen Prozession. Am Ende werden Sammlungen von solchen Ausmaßen notgedrungen in alle Winde verstreut, denn niemand kann solche Massen verwalten oder gar schützen. Und es bleibt nicht einmal der Staub auf den Büchern. Zwischen Juli 1863 und März 1864 wurden insgesamt 103 Fuhren mit Manuskripten, Büchern, Gemälden, Zeichnungen und Papieren jedweder Art von Middle Hill nach Thirlstane House geschafft. Gezogen von 230 Pferden und begleitet von 160 Mann. Zu Phillips Lebzeiten wurde keine genaue Bestandsaufnahme der Sammlung gemacht, aber er hinterließ mindestens 60.000 Handschriften und um die 50.000 Bücher. NDR Radio 3, Kulturforum. Sie hörten Der Bücherwurm von Bibliophilen und Bibliomanen, eine Sendung von Stefan Eggert-Marzi. Es sprachen Cornelia Schramm, Jochen Nix und Friedhelm Tock. Tontechnik Katrin Steinkühler, Regie Anna Hartwig, Redaktion Wendt Kessens.